Da kommt jemand. Da ist er endlich. Mein Großvater, Van Hau. Tochter, mein Enkel und seine amerikanischen Freunde haben mir eine Nachricht zukommen lassen. Beunruhigende Informationen. Sie wollten mich treffen, dort oben, auf der Aussichtsplattform. Aber du hast sie daran gehindert. Wie an so einigem anderen. Vater, wir wollten... Sei still! Verschwinde von hier! Wir reden später, wenn du darüber nachgedacht hast, wem deine Loyalität gilt. Ja, Vater. Ist gut. Drei Jungen haben mein Enkel überzeugt, mich zu kontaktieren. Dafür danke ich ihnen. Und das solltest du auch. Ich? Ihretwegen bin ich hier und konnte eingreifen. Ich konnte mit der funkelnden Schlange sprechen. In seiner Weisheit war der wahre Drachensohn bereit, Milde walten zu lassen. Eigentlich, Chock, meine einzige Tochter, verlangt der Kodex, dass du den Ehrentod stirbst durch meine Hand. Doch ich habe die funkelnde Schlange um Nachsicht gebeten.